ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo und herzlich willkommen hier bei 100 aus 100, dem Jubiläumspodcast der ARD und des Deutschlandradios. Wir hören 100 Hörspiele aus 100 Jahren. Mein Name ist Jörg Albrecht und mir gegenüber sitzt... Ich bin Nora Gomringer. Hallo. Ja, und wir beide hosten diesen Podcast und unterhalten uns über diese Stücke, die wir uns gegenseitig mitbringen. Und bevor wir damit anfangen, mit dem ersten Stück, das uns schon fast 100 Jahre zurückführt, stelle ich dich einmal kurz vor. Denn Nora, du bist die ideale Hörerin. Denn auch in deiner Kunst geht es ums Hören. Du bist nämlich Lyrikerin, also schreibst Gedichte, arbeitest auch als Performerin, bist wahnsinnig viel auf Bühnen und ziemlich viel unterwegs, manchmal auch ja zur Band erweitert mit Philipp Scholz, deinem Duopartner. Und du bist die ideale Hörerin, weil du eigentlich seit den 80er Jahren Hörspiele hörst. Vielleicht aber vor allem auch damals gehört hast, nämlich die ganzen Hörspiele deiner Kindheit. TKKG, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und so weiter. Und wir wollen ein bisschen rausfinden, ja, wie sich Hörspiel vorher und nachher entwickelt hat. Und das machen wir zusammen im Hören. Schön, weil dieser Podcast ist für mich tatsächlich das Schließen einer ganz großen Hörlücke. Und ich weiß, Jörg Albrecht, du hast daran viel mehr gearbeitet. Du hast Romane, Essays, Texte für Theater und Performance vorgelegt, hast Hörspiele entwickelt, vor allem auch zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk. Seit 2018 arbeitest du als Gründungsdirektor und künstlerischer Leiter von Burg Hülshoff Center for Literature, dem Programmbetrieb der Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung. Und erwähnt habe ich es, du hast deine Dissertation sogar geschrieben über Kontrast, Prosa und Hörspiel. Ja, genau. Mhm. Und das ist aber auch schon eine Weile her. Von daher erkunden wir jetzt viele Stücke gemeinsam. Schön. Und von ganz Neuem. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten, oder? Das allererste war gleich für mich ein Plunge into the Deep End, also ein richtiger Köpfer rein ins große Poolwasser der vielen Radio-Hörspiele. Kaltes Wasser, weil ziemlich Arktis. Kalt. In der Tat, sehr schön. SOS, Rau, Rau, Foin. Mysteriöser Titel, aber ja. SOS, ein Notruf. Es geht um eine Geschichte, die sich tatsächlich zugetragen hat. Aus dem Jahr 1929 ist die Bearbeitung dieses Themas. Friedrich Wolf ist der Verfasser und man hört ihn auch als Sprecher. Mhm. Er war Arzt und war ein glühender Kommunist. Mhm. Und das merken wir auch. Genau, dieses Stück auch in gewisser Weise politisch stark gefärbt und hat aber vor allem mit all den Formen, die man sich auch so erwarten würde, wenn es ums Hören geht, gearbeitet. Ja. Und worum geht es denn überhaupt? Vielleicht kannst du uns das kurz erzählen. Gerne. Ein Flugzeug crasht über dem Nordpol. Kapitän Nobile flog dorthin mit der Maschine Italia. Und es ist gar nicht so sehr das Schildern all dieser Vorgänge oder inneren Seelennöte, ja, auch der dort Verunglückten, sondern was kann die Technik tun, uns auch als Hörerinnen und Hörer mit in die Geschichte hineinzunehmen. Ja, also wir hören eigentlich viele Funksprüche währenddessen, ne? Und das, ja, ist auch der Sound des Ganzen. Also es gibt viele Pieptöne, Signaltöne. Es gibt auch so eine musikalische Komposition, die ziemlich rhythmisch ist und das prägt. Das werden wir gleich hören. Und das hat so diese Dringlichkeit, ne? Also es werden die Leute ja, sie müssen gerettet werden. Es sind 49 Tage, die sie da ausharren, bis das gelingt. Also eine unfassbar lange Zeit, um da im Eis gefangen zu sein oder auf einer Eisscholle. Und das ist wirklich dramatisch und bewegend. Und vor allem dieses Thema der Solidarität, das ist ganz explizit das Thema des Stücks, dass länderübergreifend gearbeitet wird, um Menschen zu retten. Also eine starke politische Botschaft der Zeit. Du hattest gerade schon gesagt, das Stück ist von 29, das Ereignis war 28, es ist ganz nah dran. Ja. Und wir sind natürlich in der Zeit, wo wir kurz vor dem Nationalsozialismus in Deutschland sind, wo Mussolini schon in Italien herrscht, wo das Sowjetimperium sich aufstellt und erweitert. All das spielt aber auf der Ebene der Rettung gar keine Rolle. Oder wenn, dann wird das überwunden. Also quasi diese Rolle wird herausgefordert.